Ich habe 7 Jahre auf dem Lande bei Marfa Petrowna gelebt. Schon darum freue ich mich zu plaudern, nachdem ich jetzt auf einen klugen Menschen wie Sie, auf einen klugen und im höchsten Maß interessanten Menschen gestoßen bin. Und außerdem habe ich dieses halbe Glas Champagner getrunken. Und es ist mir schon ein bisschen zu Kopf gestiegen. Die Hauptsache aber ist, dass es einen Umstand gibt, der mich sehr aufgerüttelt hat, den ich aber verschweigen werde. »Wohin wollen Sie auf einmal?« fragte Svidrigailow plötzlich erschrocken. Raskolnikow stand auf, um wegzugehen. Es wurde ihm beklommen zumute und irgendwie peinlich, dass er hierher gekommen war. »Ach, setzen Sie sich doch, bleiben Sie doch noch«, bat Svidrigailow. »Und bestellen Sie doch wenigstens einen Tee. Bleiben Sie sitzen. Ich will auch keinen Unsinn mehr schwätzen, das heißt über mich. Ich will Ihnen lieber etwas erzählen. Soll ich Ihnen erzählen, wie mich eine Frau retten wollte, wie das in Ihrer Sprache heißt? Das wird sogar eine Antwort auf Ihre erste Frage sein, weil diese Dame Ihre Schwester ist. Darf ich es erzählen? Nebenbei schlagen wir auch die Zeit damit tot.« »Erzählen Sie. Aber ich hoffe, Sie...« »Oh, seien Sie unbesorgt. Außerdem kann eine Avdotja Romanowna selbst einem so schlechten und nichtigen Menschen wie mir nur die größte Hochachtung einflößen.« »Sie wissen vielleicht, übrigens habe ich es Ihnen selbst bereits erzählt«, begann Svidrigailow, »dass ich wegen ungeheurer Schulden hier im Schuldgefängnis saß, ohne die geringste Aussicht, sie jemals tilgen zu können. Es lohnt sich nicht, die Einzelheiten zu erwähnen, wie Marfa Petrowna mich damals freikaufte. Wissen Sie überhaupt, bis zu welchem Grad von Blindheit eine Frau sich zuweilen zu verlieben vermag? Sie war eine ehrliche, äußerst kluge, obwohl vollkommen ungebildete Frau. Stellen Sie sich vor, dass diese eifersüchtige und ehrliche Frau nach vielen schrecklichen Wutausbrüchen und Vorwürfen sich entschloss, mit mir sozusagen einen Vertrag zu schließen, den sie während unserer ganzen Ehe auch wirklich einhielt. Die Sache war die, dass sie bedeutend älter war als ich und außerdem ständig eine Gewürznelke kaute. Ich hatte in meiner Seele trotz aller Gemeinheit so viel Ehrlichkeit, ihr offen zu erklären, dass ich ihr vollkommene Treue nicht geloben könne. Dieses Geständnis versetzte sie in Wut, aber ich glaube, meine grobe Offenheit hat ihr in gewisser Weise gefallen. Er will also nicht betrügen, dachte sie wohl, wenn er es im Voraus in dieser Weise erklärt. Nun, und für eine eifersüchtige Frau ist dies ja das Wichtigste. Nach vielen Tränen kam zwischen uns mündlich folgender Vertrag zustande. Erstens, ich werde Marfa Petrowna nie verlassen und stets ihr Mann bleiben. Zweitens, ohne ihre Erlaubnis werde ich nirgendwohin verreisen. Drittens, eine ständige Geliebte werde ich mir nie anschaffen. Viertens, dagegen gestattet mir Marfa Petrowna, mir zuweilen eines von den Stubenmädchen auszusuchen, aber nur mit ihrem geheimen Einverständnis. Fünftens, Gott solle mich davor behüten, dass ich mich in eine Frau aus unserem Stande verliebte. Sechstens, falls mich aber, was Gott verhüten möge, irgendeine große und ernste Leidenschaft heimsuchen sollte, müsste ich Marfa Petrowna sofort davon in Kenntnis setzen.